Hallo meine lieben Freunde im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich entschlossen, mehr für den deutschsprachigen Raum zu tun. Unter anderem haben wir Andachten, die ich hier im Brazilian Journal eine Zeit lang aufnehme. Die sind so zwischen 6 und 8 Minuten lang, relativ kurz. Und die haben sich jetzt, wir haben ein Team im deutschsprachigen Raum Europas, die haben sich entschlossen, diese zu übersetzen. Aus Deutschland und der Schweiz, die haben sich zusammengetan und die haben begonnen, diese zu übersetzen. Wenn ihr hört, dass ich den Namen Daniel erwähne, dann ist es nur deshalb, weil Daniel für mich diese Andachten von Englisch auf Portugiesisch übersetzt und dann werden sie weiter auf Deutsch übersetzt, okay? Nur damit ihr wisst. Wir werden die auch auf YouTube stellen, aber auch auf Telegram. Telegram ist ein ganz einfacher Messenger, der wesentlich besser funktioniert als viele andere, zum Beispiel wesentlich besser auch als WhatsApp. Telegram. Diesen Kanal könnt ihr euch ganz einfach runterladen auf eurem Telefon, jedem Handy. Da kannst du den Kanal Telegram runterladen. Und wenn du diesen Kanal runterladest, dann kannst du einfach Kanal Rainer Tiedler Deutsch, da kannst du dich einschreiben und wir werden die Informationen auch hier noch einblenden, damit ihr ganz genau seht, wie der Kanal aussieht und damit ihr ganz genau seht, wie auch ihr da euch einschalten könnt und wie ihr euch anmelden könnt. Und wenn ihr euch anmeldet, dann bekommt ihr automatisch jeden Tag, wenn wir diese auf den Kanal geben, diese Kurznachrichten gesandt. Das sind Andachten, die jeden Tag dann direkt zu dir auf dein Handy kommen und die kannst du dann hören. Das werden keine Video-Messages sein, sondern Audio-Messages. Also wenn du Interesse hast, dass du tägliche kurze Andachten bekommst, dann lade dir diesen Telegram-Kanal herunter. Ist ganz einfach und unkompliziert. Und dann schreib dich ein und melde dich an bei unserem Telegram-Kanal und du wirst dann die schönen Andachten bekommen. Herzlichen Dank, dass ihr mir zuhört, dass ihr mir zuseht und herzlichen Dank, dass ihr mir erlaubt, ein Segen zu sein in eurem Leben. Ganz herzlichen Dank.